Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Nicht nur eine neue Folge Netzstimmen, nein, auch eine neue Folge Cyberlago Netzstimmen. Ich unterhalte mich regelmäßig momentan immer wieder mit Leuten, die ich aus dem Cyberlago-Netzwerk hier am Bodensee kenne. Was das ist, können wir vielleicht nebenbei auch noch so ein bisschen mit besprechen. Und heute habe ich den Klaus Reichert da. Klaus, wer bist du und was machst du? Hallo, hi Oliver. Wer bin ich und was mache ich? Ich bin der Klaus Reichert, ich mit einem Doktor davor. Das ist immer ganz gut, weil es gibt dann schon sehr viel weniger Doktor Klaus Reichert, Das wie eben der eine ist Klaus nicht schlecht, Reichert aber auf der hilf Welt. mir mal schnell, was für einer bist du denn? Also nicht der, den wir dann im Flugzeug rufen, so ist hier ein Arzt anwesend. Oh ja, du, das wäre ein schlimmer Fehler. Das würde bös daneben gehen. Ich habe es gerade hier auf einer Teilnahmebescheinigung gelesen, wie es offiziell lautet. Ich bin Doktor, Ingenieur, Architekt. Oh. Ja, ich habe mal was Ordentliches gelernt Also und zwar Dr. habe ich Inc. wusste Architektur ich, aber dass studiert. es Dr. Inc. Arc oder wie auch immer man das dann abkürzt, gibt. Ich lerne Muss echt noch mal gucken, bis weil. zu meinem letzten Atemzug dazu. Gut. Aber weißt du, eigentlich ist es ja gar nicht so wichtig, ne? Also ich werde natürlich auch gefragt, bist du Mediziner oder Zahnarzt oder was immer auch, ne? Aber das war halt einfach harte Arbeit mal und ich habe da ziemlich viel Zeit und natürlich am Ende Aufwand, wenn du so willst, auch Geld quasi reingesteckt, um das zu erreichen. Und deswegen nutze ich das heute sozusagen als in meiner Außendarstellung. Aber eben, ich bin Unternehmensberater, ich bin Business Coach. Mein Schwerpunkt ist Innovation und das ist auch so die große Verbindung zu diesem Thema Architekt, wo man, mein Schwerpunkt in der Architektur war eben auch Entwerfen, also sozusagen dieses zukünftige Gestalten und auf den Weg bringen, in seinen groben Umfängen quasi definieren, bevor es dann in die Details reinging. Das ist etwas, was ich heute im Grunde auch mache, mit anderen zusammen, andere begleite, da sozusagen innovativ und kreativ zu sein und dann eben Innovationen umzusetzen. Okay, jetzt habe ich das kürzlich gelernt. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Es gibt, was gibt es? Es gibt Innovationen und es gibt, Gott, jetzt habe ich das, hätte ich mich Magie. irgendwie, bitte? Es gibt Innovation und es gibt Magie. Ach so, Quatsch, ja, Blödsinn. genau. Nee, irgendwie das eine war innovativ. Also das eine war, wenn es praktisch, wenn es irgendwie halt, es gibt praktisch Sachen, die neu sind und es gibt dann Sachen, die neu sind, die aber dann auch was verändern und im Prinzip, sage ich mal, zum Produkt werden. Ne? Weil es gab, glaube ich, auch in 50er Jahren schon ganz tolle Sachen, die heute kein Mensch mehr nutzt. Ne? Oder auch zwischendurch nie einer genutzt hat. Ne? Also so. Weiß ich nicht, fällt mir jetzt spontan nichts ein, ne? Aber hat man ja immer irgendwelche Sachen, sei es bei den Spielzeugen oder sei es bei allem möglichen technischen Zeug, wo man mal gedacht hat, ja, das ist eine gute Idee oder wo jemand das hat patentieren lassen, aber wo, oder umgekehrt, jetzt stelle ich mich mal ganz dumm und sage, was ist denn eine Innovation? Ja, also die Frage ist echt gut. Ich habe sie gerade übrigens vor einer Stunde auch schon mal angesprochen. Also Gut. es gibt das, dieses, was du vielleicht gerade ansprechen wolltest, war das Thema Erfindung und Innovation oder auf Es war Englisch noch was anderes, Invention. aber ich komme nicht mehr drauf gerade. Ja, Okay, ne? fällt mir noch ein. Also es gibt da ein paar recht enge Innovationsbegriffe und es gibt dann sehr viele Erweiterungen dazu. Und der Begriff verändert sich natürlich auch laufend, wie eben auch so ein bisschen Dinge in der Gesellschaft passieren. Also das finde ich eigentlich sehr spannend. Das heißt, eine Innovation ist keine Erfindung, aber zu einer Innovation ist durchaus eine Erfindung manchmal sehr sinnvoll, in jedem Falle was Neues sehr, sehr sinnvoll, sehr notwendig. Und zwar in der engeren Definition wäre eine Innovation etwas Neues, ein neues Produkt, das auf den Weg gebracht wird und auf eine Idee zu einem Produkt am Markt umgesetzt wird, sodass es jemand benutzen oder kaufen kann. Ja, das ist eine ganz, ganz enge Definition. Was jetzt da natürlich auch noch dazugehört, ist, dass man sagt, okay, es muss ja nicht unbedingt ein Produkt sein. Das kann ja auch eine Dienstleistung sein, wo ich persönlich sage, na, das ist eigentlich auch ein Produkt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn man etwas im Unternehmen an Prozessen zum Beispiel verändert, dass das dann Innovation sein kann. Und das passt genauso, ne? Da haben wir zwar nicht diesen Produktaspekt, aber wir haben irgendeine Form von Nutzen an diesem neuen. Also Und es könnte etwas geben, was weder Dienstleistung noch Produkt ist, sondern auch einfach eine andere Kommunikationsform zum Beispiel. Oder ein ja, anderer, so also wie du weißt du, es sagst, könnte oder ja ein sein, neuer dass man Prozess. sagt, man möchte im Unternehmen einfach Dinge verbessern, damit es schneller, einfacher oder sonst was geht. Dann werden es Prozessinnovationen, die man da durchführt. Es gibt noch weitere Definitionen. Also man kann natürlich auch Innovation bei Geschäftsmodellen machen. Das ist natürlich sehr im Kern vom Unternehmen. Man kann natürlich Innovation auch auf gesellschaftlicher Ebene machen. Das ist so ein Aspekt, der vielleicht neuer in der Definition eben mit drin ist und was damit zu tun hat, dass wir auch eben das so sehen, dass wir auch Dinge in der Gesellschaft verändern können oder verändern wollen, ne? Und deswegen auch gesellschaftliche Innovationen da dazu zählen könnten. Wäre das dann sowas, ich weiß nicht, was wäre jetzt ein Beispiel für eine gesellschaftliche Innovation? Naja, also du könntest jetzt erstmal überlegen, was so in der Vergangenheit passiert ist. Da ging es viel, da können wir vielleicht ganz leicht was finden. Aber wenn man jetzt sowas hat wie zum Beispiel diese Dinge im Bereich der Kinder also Eltern, die eine bestimmte Behandlung in Unternehmen erfahren und das Ganze wird durch das Gesetz quasi ermöglicht. Also Vater, wie heißt das? Vaterschaftsurlaub, Vaterschaftszeit, Elternzeit. Elternzeit. Ja, da könnte man doch sagen, das ist so eine Innovation. Oder wenn wir über dieses Thema, naja, ein Grundeinkommen kannst du vielleicht auch überlegen, ob das vielleicht so etwas wie eine gesellschaftliche Innovation ist oder überhaupt das Vorgehen bei Gesetzgebungen wo man sich versucht, ein öffentliches Meinungsbild eben auf anderen Wegen mittlerweile durch Bürgerbeteiligung zu schaffen. Ja, das könnte durchaus so etwas sein. Ja, oder Ehe für alle wäre mir, hatte ich jetzt gerade so im Hinterkopf, ne? Wäre so Was eine immer auch, ne? Geschichte, die ja eigentlich eine reine, da steht ja nur plötzlich in einem Gesetzbuch was anderes, ne? Und dann sind die Dinge anders. Und eigentlich muss ich es nicht erfinden, sondern ich muss es eigentlich in dem Sinne nur machen. Ja, ich glaube, das Wichtige ist halt auch, es ist nicht etwas Neues fällt normalerweise nicht vom Himmel. Ja, sondern das ist nicht einfach Wump und dann ist es da, sondern das hat einfach einen gewissen Weg, den es braucht, um von etwas, was als vage Idee, als vage Vorstellung, als vage Geschichte sozusagen da ist und was sich dann erst formen muss mit der Zeit, auch durch viele Diskussionen, Gespräche, Austausch, Anreicherung durch weitere Ideen zum Beispiel. Und dann entwickelt sich etwas Neues erst. Und es braucht einige Zeit. Das ist immer so, dass es. Und da gibt es eine sehr schöne Kurve dazu, die ist für mich auch persönlich eigentlich sehr wichtig. Das ist meine Lieblingskurve, die Innovationsdiffusionstheorie von Rogers. Man kennt sie mit dem Wort Early Adopters zum Beispiel, ne? Und das sind eigentlich zwei Kurven, die einfach erstmal zeigen, wie sich das quasi in der Gesellschaft was Neues verbreitet und wie schnell das dann geht. Das sind eben so eine Glockenkurve und eine S-Kurve ineinander. Und wenn man das mal so als Theorie sieht, dann ist es natürlich so, dass am Anfang ganz wenige was Neues anfangen und dass das mit der Zeit immer mehr wird, bis das halt am Ende wieder weniger werden, die es annehmen. Und irgendwo auf dieser Kurve bleibt es vielleicht auch mal stecken. Das kann sein, dass etwas Neues in die Welt kommt und nur von ganz wenigen genutzt wird. Und anderes zum Beispiel, das sofort in ganz kurzer Zeit von vielen aufgenommen wird. Das Handy zum Beispiel ist ein Beispiel, das sehr schnell sich verbreitet hat. Und das Smartphone ist ein Beispiel, was sich noch schneller verbreitet hat, ne? Also das hat mehr oder weniger die Gesellschaft innerhalb von kürzester Zeit durchdrungen. Wobei an Smartphone habe ich natürlich gedacht, und du gehörst wahrscheinlich auch zu der Generation wie ich, die schon vor dem iPhone oder vor iPhone-ähnlichen Geräten Smartphones vielleicht benutzt haben, ne? Ja. Also kürzlich habe ich wieder überlegt, ich habe im Treo rumgemacht und das Lustige am Treo war ja, mit dem konnte man ja gar nicht online gehen, obwohl es ein Smartphone in dem Sinn war, ne? Das hatte Apps und das hatte alles Mögliche. Und man konnte da mit Handschrift drauf oder mit der speziellen Treo-Schrift oder Palm-Schrift drauf schreiben und so weiter und so fort. Aber online gehen konnte er nicht. Ja? Der konnte dann WAP. Ja? Ich weiß nicht, kannst dich wahrscheinlich auch noch erinnern, dass dann irgendwelche Leute auf Messen rumstanden und gesagt haben, WAP ist die Zukunft. Ja, und heute weiß kein Mensch mehr, was WAP ist. Ja, Wireless Access Protocol. Es war so ein Mini-Web-Browser. Ja, aber und das ging ja eigentlich am Anfang sehr, sehr langsam. Ne? Also da dieser Norton Commander und was ist da alles? Nicht Norton, zeige ich schon Norton Commander, siehst du, der Nokia Commander. Und so, das war ja am Anfang, da hast du ja die Leute angeguckt, die da mit so einem Schuhkarton da oder mit so einem Brick da rumliefen, ja, wo du gesagt hast, ja, brauche ich nicht. Ne? Ich will, wenn ich unterwegs bin, nicht auch noch E-Mails schreiben. Ja? Und das ging ja ganz langsam, aber als dann das iPhone kam, da ging es, ab da ging es natürlich sehr, sehr schnell. Ja, ich war übrigens einer derjenigen, der gesagt hat, dass WAP etwas ist, was man kaufen soll. Und zwar, ich habe eben, ich sag mal, in meiner langen Karriere, ich bin natürlich noch nicht so alt, ja, ist klar, Nein, du bist praktisch, ja. habe ich schon mit 5 irgendwie studiert und so. Nee, Ja, genau. habe ich natürlich auch als Produkt- und Innovationsmanager für zum Beispiel Telekommunikationskonzerne wie die Deutsche Telekom gearbeitet. Und wir haben tatsächlich auch Angebote schon sehr früh für solche Geräte gemacht. Und mein erstes Smartphone sozusagen oder mein Lieblingssmartphone ist heute noch der Palm Treo in seiner, ich sag mal, quasi letzten Ausformung. Da habe ich ganze Konzepte mitgeschrieben. Das war im Grunde, wenn man für alle, die es sich nicht so vorstellen können, so eine Mischung aus BlackBerry mit Tastatur eben und Touchscreen und App Store, ja, muss man auch dazu sagen, wie beim iPhone. Und das war ein super Gerät für mich. Ich hatte viele, viele andere ausprobiert. Ist klar, das gehört damit dazu, wenn man mobil arbeiten möchte. Diese Versprechen, ja, des mobilen Arbeitens, das gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Das ist immer noch nicht so richtig eingelöst worden, finde ich persönlich. Ja, also auch wenn die Akkus immer länger halten, aber die Bildschirme sind für draußen teilweise nicht geeignet bei Laptops und. Aber das ist ein anderes Gespräch. Tastatur und schrottig und Ja. Aber bei dem iPhone, bei dieser Diskussion eben, also wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, da gibt es sehr spannende Kurven. Also es gibt ja die klassische S-Kurve, ne? Die ist einfach idealisiert. Dann gibt es eine sehr schöne Auswertung, das auf den amerikanischen Markt zeigt, wie schnell sich Telefone, also Festnetz durchgesetzt hat in Amerika, wie schnell sich Mobiltelefone durchgesetzt haben, also so ein klassisches, sage ich mal, Handy und wie schnell sich Smartphones dann durchgesetzt haben. Und ich sage mal so, das Festnetz war irgendwie 60 Jahre oder so, bis das mehr oder weniger in der Gesellschaft zu 90%, glaube ich, war die Zahl dann angekommen ist. Das Handy hat, was weiß ich, unter 10 Jahre gebraucht und das Smartphone mit dem Start des iPhones, muss man allerdings dazu sagen, waren, ich glaube, ungefähr 6 Jahre. Ja, also das ist wirklich gigantisch, wie sich das verschnellert hat. Und man muss ein bisschen aufpassen. Die meisten Leute quatschen da einfach nur irgendwie was nach, was sie wohl irgendwo gelesen haben. Aber es ist ja nicht nur das Gerät, das da neu dazugekommen ist, sondern es war eine ganz, ganz schlaue Kombination von vielen Sachen. Also unter anderem hat nicht nur Apple das Gerät rausgebracht, sondern es kam dann sehr schnell Google nach und hat damit was gemacht. Ja, ja, da gibt es auch so berühmte Sachen von Steve Jobs, der sich darüber beschwert, dass er jetzt gerade und quasi Google abbrennen will und so. Also das ist echt spannend. Ja, Dann haben und die es sehr allerdings schlau. hat auch Apple die Touchscreen nicht erfunden, ne? Nein, Also natürlich nicht. Also das Thema Smartphone, also iPhone. es gibt aber auch den Apple Newton, der kam in den 90ern schon raus, ja. Der war im Grunde schon ein sehr frühes Smartphone. Aber jetzt komme ich gleich zu den zwei Punkten, die wirklich geholfen haben, das Smartphone zum Abheben zu bringen, meines Erachtens nach. Das ist natürlich erstmal das gute Gerät, das da dazu kommt. Aber es war jetzt vor allem bei Apple und aber auch bei Google gleich am Anfang verbunden mit einem bestimmten Geschäftsmodell, wo die quasi über die Provider, die Telefonfirmen der Welt, ja, das ist ja nicht nur die Telekom oder Sprint oder wie die alle hießen, AT&T in Dings, ne, Verizon, das dann vertrieben haben. Die haben dann gesagt, okay, ihr kriegt das Gerät, aber nur exklusiv und nur mit diesem und jenem und außerdem verdienen wir auch noch dran, um es mal platt zu sagen. Ja? So, und weil natürlich da an dieser Stelle erstmal der Bedarf da war nach tollen neuen Geräten, die man vertreiben konnte, die haben ja so eine Telekommunikationsfirma, hat eine riesen Vertriebsmaschine, ja, und die Kunden daran gewöhnt hat, dass alle 2 Jahre ein neues Gerät kommt, das ja finanziert wird, ja, das ist ja nichts anderes, so ein Handyvertrag wie ein Finanzvertrag. Hat es quasi das mehr oder weniger automatisch weltweit in den Markt reingepusht. Plus, es gab plötzlich leistungsfähige, bezahlbare mobile Netze. Ja, das gab es 10 Jahre vorher auch nicht und jetzt ist es natürlich noch günstiger geworden. Aber das war so der Zeitpunkt, sagen wir mal, zwischen 2008 bis 2012, da sind die aufgekommen. Und es war auch bezahlbar. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich vorher schon Tausende von Euros da jeweils bezahlt habe für so Zeug. Und das hat mir richtig wehgetan natürlich. Aber das hat sich dann geändert und jetzt konnte es sich quasi jeder leisten. Ich hatte anfangs, als ich, also nicht ganz am Anfang, als ich online war, weil da konnte ich zum Teil noch lokal irgendwie ins Netz. Aber ich hatte so Phasen, da hatte ich Telefonrechnungen von 600 Euro. Also ja, nicht Handyrechnungen, sondern Festnetztelefonrechnungen von 600 Euro. Und da habe ich eigentlich, ja, ich habe da auch Geld verdient. Ja, ob ich dann so viel Geld verdient habe, weiß ich nicht. Aber es war halt, andere Leute, sage ich immer, haben gekegelt, ja, oder irgendwas anderes gemacht. Ich meine, beim Festnetz haben wir das gleiche Problem. Ne? Also da war lange Zeit, das werden sich die meisten jüngeren Leute wissen das gar nicht. Aber da hat man minutenweise für Internetzugang bezahlt und der war langsam und schlecht. Ja, ja, genau. Du hast halt abends die Leitung gestartet, um den neuen Browser runterzuladen oder so. Ne? Ja. Und manchmal konntest du dich nicht bremsen und hast vor 18 Uhr schon gestartet und vor 18 Uhr war es halt einfach Schweine. Vorher war es teuer und danach dann wieder, ja genau. Aber weißt du, ich hatte zum Beispiel, ich habe schon viele Sachen gegründet und Marken auf den Weg gebracht. Und eins davon war eben eine wissenschaftliche Suchmaschine. Also die Möglichkeit, wissenschaftliche Texte zu finden über eine Suchmaschine und auch selber zu veröffentlichen. Also was man heute so als Google Scholar zum Beispiel kennt. Das habe ich so 98 auf den Markt gebracht. Ich hatte damals eine doppelte Leitung ISDN, um dann den Crawler laufen zu lassen. Der lief Tage, wochenlang, monatelang zum Teil, um den Index aufzubauen. Also das waren aber die Möglichkeiten, die ich hatte. Und das war natürlich, wie du sagst, extremst teuer. Gehen wir doch mal durch. Irgendwie, also Dr. Ing Arc, also ursprünglich Architekt geworden, hast du ja vorhin so skizziert, was da die Faszination ist. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt heutzutage so 2 Arten von Architekten oder 3 Arten, die richtig coolen Sachen machen. Was weiß ich, Wohnblöcke bauen und die Industriehallen bauen. Aber das können wir ja mal überspringen. Und wie bist du dann in diese IT-Ecke geraten? Ja, also ich glaube, ich muss ein bisschen Ehrenrettung machen von Architekten. Das meiste, was heute gebaut wird, wird nicht von Architekten gebaut. Also vor allem im Einfamilienhausbereich. Das sind so ungefähr 5%. Okay. Und bei Industriehallen ist es wahrscheinlich ähnlich, aber da kenne ich die Zahl nicht. Okay. Ja, ich war Mitte der 90er Jahre fertig mit dem Studium und hatte dann, es war klar, dass ich an meiner Doktorarbeit weitermachen würde. Ich habe aber auch, also die Idee hatte ich schon im Studium dazu. Und dann kam mein Zivildienst, ich bin spät eingezogen worden, deswegen habe ich das am Ende des Studiums gemacht. Und es war in der Unternehmensberatung bzw. in der Beratung im Energiebereich des Öko-Instituts in Freiburg. Zivildienst, ja, war eine tolle Sache. Ich konnte viel mitbringen, was ich so in Solararchitektur und Photovoltaik und sowas eben dann mir vorher schon angeeignet hatte. Habe da auch dann angefangen, Veranstaltungen zu organisieren, die ganze Anfragenbearbeitung zu machen und eben Beratung zu machen. Und parallel dazu kam das Internet auf und keiner wusste, wie es geht. Aber für mich war es klar, ich finde es spannend, ich versuche mich da einzuarbeiten und Design kannte ich ja schon vom Dings, von der Architektur. Ne? Und dann guckst du halt rum, wie es geht, probierst es aus, machst du was. Ich habe dann quasi Webdesign gemacht, habe Sachen für mich gemacht, das fanden andere gut und so kam halt das dazu, dass die wollten, dass ich das für sie auch mache und. Und das ist gewachsen. Da kamen immer mehr und aufwendigere Projekte dazu, bis ich irgendwann bei einer Großbank saß, zum Beispiel für ein weltweites Portal. Also da kam eins zum anderen. Okay, und dann, ah ja, genau, so. Also so bist du in die IT-Ecke geraten und dann bist du bei, was hast du jetzt vorhin gesagt, bei der Telekom gelandet, ne? Wobei, ich bin nicht in der IT-Ecke geraten. Okay. Und das mache ich heute ja auch noch. Es geht darum, Konzepte zu erstellen. Es geht darum, Neues zu finden. Es geht darum, die Wege für Neues zu finden. Es geht darum, das gemeinsam zu machen. Es geht darum, Ideen zu finden. Weißt du, ob da am Ende dann etwas rauskommt, was Software ist oder ist eigentlich vollkommen wurscht erstmal. Also natürlich habe ich da sehr viel Wissen an dieser Stelle in, ich sag mal, Internet. Aber ich bin kein Software-Mensch. Okay, ja, ich auch nicht. Ja, aber weißt du, Bin das eigentlich ist auch so, nur gerade noch vor ein paar hochkompetent, Jahren weil hieß es immer, ah, du machst was mit IT, weil du am Rechner den ganzen Tag sitzt. Ne? Also ich würde mal ja. sagen, jeder, der heute im Büro ist, sitzt sowieso den ganzen Tag am Rechner, würde aber nie sagen, dass er was mit IT macht. Ja, genau. Ja, bei mir Ja. geht es auch so. Oder bei mir geht es ums hochkompetente Anwenden. Jetzt versuche ich gerade auf dem alten Laptop von meiner Mutter irgendwie wie heißt Google OS? Ne, wie heißt Gott, Google, nee, ja, du, Gott, nee, nicht Google OS, sondern wir wissen beide, was wir meinen. Wie heißt der Browser? Der Browser heißt Chrome, Chrome OS, genau. Also da ein Chromebook draus zu machen. Keine ja, Ahnung, klar. warum es nicht funktioniert, ja. Also da merkst du dann immer, nein, ich bin kein ITler, ja. Ich weiß, dass Genau. man im BIOS irgendwo was umstellen muss und es scheint alles richtig gestellt zu sein, aber einer dieser vier USB-Schnittstellen muss es sein, ja, wahrscheinlich. Wie auch immer, ja. Nee, ich wollte einfach mal so ein bisschen durchgehen, was du bisher alles gemacht hast. Also vom Webseitenbauen bist du dann wo hingeraten? Also du hast dann fertig promoviert. Ich frage ja Leute, die promoviert haben, immer nach dem Titel ihrer Doktorarbeit bzw. Thema. Das ist so ein Hobby von mir. Also, ich kann dir den Titel nicht wiedergeben, er macht, aber das Ding ist natürlich öffentlich auch verfügbar. Ne? Aber es ist sowas wie die besondere Dings am Beispiel von Olynt mit Klimatisierung und irgendwas. Also, im Grunde ging es da. Also, die Ursprungsidee war folgende: Ich habe schon sehr früh, so Anfang der 90er, mich im Architekturstudium mit dem Thema Klimatisierung und Energiegewinnung für Gebäude eben beschäftigt. Das war nicht ganz neu damals, aber es kam als Thema so langsam in diese Diskussion rein. Und wenn man dann mal recherchiert hat, dann hat man gesehen, dass zum Beispiel in Kalifornien ziemlich viele, ich sag mal, Hippies schon extrem damit probiert hatten, ne? Und experimentiert hatten. Und was ich tun wollte, was mir damals aufgefallen ist, ist, wie viel Technik du gebraucht hast in so einem großen Gebäude, um zu klimatisieren, also heizen, lüften, kühlen natürlich, vielleicht auch die Luft eben zu verändern, damit sie nicht ganz so trocken oder nicht ganz so feucht ist und so weiter, was da halt dazugehört. Sauber auch ist, ja, lebenswert. Und das sind riesige Röhren, große Maschinen, die viel Strom brauchen, die kaputt gehen und so. Und da habe ich mich gefragt, was ist das, was ein Architekt dazu beitragen kann? Was kann die Architektur beitragen zur Klimatisierung? Und habe dann angefangen zu gucken, was quasi in einer Zeit gemacht worden ist, wie es noch nicht diese fossile Energie im Ha zuhauf gab und diese Maschinen. Also so, ich sage mal ungefähr 150 Jahre zurück und davor. Und habe da dann angefangen, Beispiele zu sammeln und habe das dann auch in einen Katalog zusammengebracht, den ich irgendwie mal auch noch sinnvoll rausbringen möchte, weil das sind wirklich gute Beispiele auch drin. Habe das dann eben für die Doktorarbeit runtergebrochen auf ein bestimmtes Beispiel. Da gibt es eine sehr schöne Neubausiedlung von vor 2.500 Jahren ungefähr, die für Flüchtlinge errichtet worden ist in Griechenland. Und die haben so solare Prinzipien, sage ich mal, mit integriert. Und das habe ich dann, das war sehr gut dokumentiert auch. Das konnte ich dann mit der Hilfe von Spezialisten auch thermisch simulieren und daraus dann auch wieder was ableiten, das man für die heutige Architektur nutzen kann. Gut. Ja. Gut, War eine und neue dann Methode der Bauforschung, wenn man so will. ja, und also dann Webseiten gebaut, Doktorarbeit fertig geschrieben und dann. Ja, weißt du, das ging jetzt alles parallel. Also, Okay, ja. ich hatte am Anfang Ja, Stipendium klar, und so. alles, alles. Aber irgendwie, du kennst es ja, ne? Vor Ja, allem, wenn ja, man ja. irgendwas Speziellem nachgehen will, was wirklich ganz spannend ist und wo man am Anfang ist, dann verdient man unter Umständen nicht gleich so viel Geld. Ja. Oder man macht es nur, wenn man genug Zeit dafür hat. Oder. Ne? Das Ja. heißt, ich habe halt mal Doktorarbeit gemacht, mal habe ich dann gearbeitet für Geld, dann hatte ich meine eigenen Projekte und so weiter und so weiter. Ja. Und so hat sich das natürlich hingezogen und ich habe dann eben für viele Unternehmen, also ich weiß nicht, meine Projektliste ist 30, 40 Seiten oder sowas lang. Also ich habe weit über 100 Projekte gemacht für sehr große Unternehmen, für mittelständische Unternehmen. Da war jetzt zum Beispiel einige Telekommunikationsunternehmen mit dabei. Da sind große Möbelfirmen, für Design bekannte Firmen mit dabei. Das sind also im Automotive-Bereich, Maschinenbaubereich, welche dabei. Und das hat sich einfach entwickelt so mit der Zeit. Ja, so kam so eins zum anderen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Also es war ein Weg. Und dadurch, dass ich so in dem Falle als Interimsmanager dann diese Produktmanagement-Aufgaben zum Beispiel gemacht habe, habe ich natürlich recht schnell da Fortschritte gemacht, aber am Tun. Und das ist ja, wenn du normalerweise so eine berufliche Laufbahn hast, bist ja mehrere Jahre beim Unternehmen und gehst dann in die nächste Position rein. Das war halt bei mir teilweise auch so oder teilweise einfach alle 3 Monate was anderes oder auch mal alle 2 Wochen. Und irgendwann hast du dann identifiziert, dass das Innovationsthema zentral ist, sozusagen, oder dich am meisten mitreißt. Weißt du, irgendwann merkst du ja auch, ich bin jetzt 53. Ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt, oder? So. Na Ja, gut, du hast die Frisur des reifen Mannes, ja. genau. Ich hab einfach schon kapituliert. Ja. Ich habe meine Frau jetzt überzeugt, dass sie nicht mehr auf 6 mm, sondern auf 3 mm Okay. rasiert. Und sie sagt jedes Mal, aber nächstes Mal machen wir wieder 6 mm. Ja. Und dann sage ich, irgendwann lohnt sich's nicht mehr. Ja. Nee, ich bin Jahrgang 64. Das heißt, Ah, ich bin ein ja, bisschen näher an okay. den 60 als du, aber kürzlich habe ich zu meiner Frau auch gesagt, oh Gott, ja, früher waren Leute mit 60 alt, ja, Ja. aber ich komme mir nicht so vor. Aber ich würde sagen, wir sind im Wesentlichen eine Generation, so würde ich es Im mal Herzen bist du manchmal charmant 23, beschreiben. ne? Ne? Ja. Ja. Ja, genau, also irgendwann merkt man, ja. Was einem wichtig ist oder wo man Ja. gut ist. Und was ich für mich gemerkt habe, ist, ich bin gut bei etwas neu, also ich sage mal, erstmal mit zwei Gegensätzen anfangen. Ich bin auf der einen Seite sehr kreativ und auf der anderen Seite sehr methodisch. Das scheint sich irgendwie auszuhebeln, aber es tut es nicht. Das sagst du auch, ne? Geht, passt Ja, zusammen. ja, Find, ja, ja. Ja. du kennst das sozusagen sehr gut. Nietzsche hat das, Ilias, Odyssee, wie heißt der Kerl? Homer. Homer, genau. Was Homer gemacht hat, mal beschrieben als in Ketten tanzen. Okay. Ja, also das heißt, ich mache es mir schwer, indem ich alles im Hexameter mache, aber dann mache ich was richtig cool. Also ich gehe sehr strukturiert vor, ja, also Ja. ich gebe mir ein sehr enges Korsett, aber innerhalb von diesem engen Korsett mache ich dann irgendwas richtig Cooles. Ja? Ja, ich finde auch, wenn du bestimmte Methodiken hast oder Vorgehensweisen, dann kommt immer was raus. Ne? Es mag nicht immer genial sein, ja, aber es kommt was raus. Es gibt ein Ergebnis. Ist nicht Und auch die Methode beim Thema Kreativität so ein Trick? Also über Kreativität habe ich jetzt auch gerade erst wieder nachgedacht und hab wieder überlegt, ja, also wie man das an die Leute noch anders ranbringen kann, weil viele Leute ja sagen, ja, ich bin nicht kreativ. ja. Ja, und ich sehe an deinem Lachen, dass du das auch nicht glaubst, beziehungsweise man muss sich ja nochmal Kinder angucken. Ja, Kinder. Oder ich laufe jeden Tag, wenn ich zum Supermarkt, ich gucke immer, dass ich Bewegung kriege. Oder wenn ich durchs Dorf laufe, laufe ich fast jeden Tag am Kindergarten vorbei. Und da hängen gerade, die haben so Fasnachtswimpel gemalt. Ja? Und da hat jedes Kind hat irgendwie einen Wimpel gemalt. Manche haben nur einen Storch, nicht Nur manche haben einen Storch ausgemalt, weil sie das halt schon können. Manche haben einfach so gemacht. Manche Ja, haben oder ein Punkte gemalt. Handabdruck oder Manche haben so. einen Handabdruck drauf gemacht. Also ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber im Prinzip, wenn wir mal uns erinnern, entweder wenn wir selber Eltern sind oder kleine Neffen und Nichten oder sonst irgendwas haben, kleine Kinder sind kreativ. Ja. Also ich habe sogar ein paar Podcast-Folgen mit meinem Sohn aufgenommen. Der hatte sich dann irgendwann der kannte überhaupt keine Superhelden-Comics, ja, sondern ich hatte ihm nur ein bisschen was davon erzählt und dann hat er einen Superhelden erfunden und hat mit dem irgendwie Geschichten erfunden, ja, und so. Und es ist vollkommen, also ich glaube, das ist einfach dem Menschen, ja, irgendwie fest verdrahtet, dass eigentlich Menschen kreativ sein können und irgendwie schafft es, jetzt weiß ich nicht, die Schule, die Gesellschaft, irgendwer schafft es, den Leuten diese Kreativität abzugewöhnen. Ja? Vielleicht mit Noten im Sinne von, oh, ich darf nichts falsch machen oder wie siehst du das? Also, oder ich denke, du siehst es ähnlich. Ne? Kinder sind kreativ schon mal, oder? Ja, weißt du, ich finde, man sollte mal definieren, was das bedeutet, Okay, ja. Kreativität, ne? Und wenn wir das dann haben, dann geht es natürlich ein bisschen weiter. Aber vielfach wird da halt drunter verstanden, der einsame Künstler oder Künstlerin sitzt im Atelier und schafft vor sich hin und dann kommt irgendwas Cooles bei raus, was 2 Millionen kostet. Ja, das ist, was viele meinen, was Kreativität ist. Es ist vielleicht Kunst oder ein Teil von Kunst, aber Kreativität hat sehr viele Dimensionen, finde ich. Und du hast jetzt gerade einen interessanten Aspekt angesprochen. Diese Kinder hatten eine Aufgabe, einen Rahmen bekommen, in dem sie werkeln sollten. Es ging darum, einen Wimpel jeweils zu machen. Die Methode war, etwas mit diesem Wimpel anzufangen und den hängen wir später auf, ja? Also das ist jetzt schon im Grunde etwas, was jeden und jede Einzelne dazu gebracht hat, da was zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt besonders toll oder besonders nicht toll oder nicht so beeindruckend oder so. Es spielt überhaupt keine Rolle, ne? Es war jemand kreativ im Rahmen von einem Ding tätig. Und das kannst du übertragen auch auf größere Sachen, auch auf Erwachsene. Und da helfen dann Kreativitätstechniken, hast du schon angesprochen, aber grundsätzlich nicht, also auch bestimmte Vorgehensweisen also im Produktentwicklungsprozess zum Beispiel, wo man eben solche Teile mit einbaut, wo man auch das Miteinander voll mit einbaut. Das ist mir persönlich wichtig. Ich glaube, es kommen immer bessere Sachen bei raus, wenn man tatsächlich gemeinsam an etwas arbeitet. Das heißt nicht, dass quasi das Designkomitee die bessere Lösung findet. Das meine ich damit nicht, ne? Also Kompromisse nur eingehen, sondern einfach, wenn man eben anfängt, sich über die Fragestellung Gedanken gemeinsam macht, wenn man auf den Ideen voneinander aufbaut und so. Ne? Das sind so dieses Grundprinzip, das IDEO, der Design-Dienstleister in Amerika groß gemacht hat, eben dann auch anwendet. Und dann bauen wir auf den Ideen voneinander auf, wir lernen voneinander, wir geben uns ernsthaftes Feedback, konstruktives Feedback und da wird mehr draus, wenn wir uns auch die Zeit dazu geben. Deswegen glaube ich schon, dass jeder Mensch in dem Sinne kreativ ist oder kreativ sein kann, dass es da natürlich unterschiedliche Levels gibt, die man grundsätzlich erreicht. Aber sehr viel hat was damit zu tun mit. Habe ich die Gelegenheit dazu? Habe ich die Erlaubnis dazu? Ja, vielfach wird es tatsächlich verboten, was mitzudenken und was selbst zu machen. Und wie viel glaube ich selbst, traue ich mir selbst zu? Und das merke ich immer wieder, wenn ich da so mit Geschäftsführenden und deren Teams arbeite. Also das ist dann jetzt wirklich so Innovationscoaching auch, dass die gerade bei einem längeren Prozess am Anfang eher sehr, sehr zurückhaltend sind, unter anderem, weil sie so ein bisschen vielleicht auch Angst haben vor der Geschäftsführung oder nicht wissen, was ihre Rolle genau ist oder wie viel sie sagen dürfen und dann immer weiter reinkommen und dann merken, wie viel sie tatsächlich machen können und dann auch immer freier ihre Ideen zum Beispiel reingeben, wenn sie gemerkt haben, dass das sanktionslos bleibt. Im Gegenteil, es wird sogar belohnt. Ja? Also das heißt, dieses Erlaubnis haben heißt nicht nur was, dass ich es von außen habe, sondern dass ich es mir selbst auch gebe. Und auch nicht gleich mit überbordenden Vorstellungen da reingehe und sage, da muss jetzt Kunst, die hohe in Picasso bei rauskommen. Ja? Das geht nicht. Der Picasso hat tausende von Bildern gemalt, der hat Sachen erfunden, der hat an sich gearbeitet, der hat, was weiß ich, das war ein lebenslanger Prozess. Dass man das auch von heute auf morgen machen kann, ist total unsinnig. Also so eine Belastung sollte man sich da gar nicht geben. Wie kriege ich jetzt denn, oder wie sieht so ein Prozess aus, oder wie geht dann diese Kreativität, wie geht dann in ein innovatives Produkt, Dienstleistung, Prozess, wie geht das dann das eine in das andere über? Ja, also ich meine, da gibt es jetzt viele Schlagwörter, die man da nennen könnte, ne? Die sich zum Teil auch überschneiden, diese Frameworks oder diese Methoden oder Vorgehensweisen. Da wäre es so ganz weit verbreitet, ist Design Thinking. Ich persönlich mag sehr gerne so ein Vorgehen wie Lean Startup, ne? Aber dann haben wir natürlich auch noch viele andere Produktentwicklungsprozesse, die dann sich ja auch in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt haben. Was vor 20 Jahren noch zum Beispiel ein Stage Prozess war, ist eben heute halt nur noch ein Teil der Wahrheit, genauso wie was dann vor allem gelernt hat von so Sachen, von Vorgehensweisen, eben wie jetzt Lean Startup oder Design Thinking, die ja auch wieder große Schnittmengen haben. Aber ein wichtiger Punkt ist halt, dass man in Schritten vorgeht, definierte Schritte sozusagen hat, die das mit sich bringen, dass man etwas öffnet und wieder schließt und öffnet und schließt. Ne? Da gibt es auch die entsprechenden Abbildungen dazu, dass man miteinander arbeitet, dass man mit Menschen arbeitet, die dieses, bleiben wir mal beim Produkt, das Produkt dann auch nutzen wollen oder sollen, wo man dann mit denen das auch testet, ja, Feedback einholt. Und dann insgesamt eben mit relativ viel Offenheit, aber auch, finde ich, auch mit einer guten Vision startet. Aber man muss wissen, wo es ungefähr hingehen soll. Das heißt nicht, dass dann jedes Detail am Anfang schon geklärt ist, aber das Thema iPhone hat nicht damit gestartet, dass man einen Kunden gefragt hat, was er haben will. Ja, sondern da haben ein paar sehr kreative Leute auf Basis von dem, was vorher schon da war, eine Vision formuliert, die dann im Grunde das ganze Team angeleitet hat, da dann die entsprechenden Lösungen zu finden. Ja, ich glaube, Ja, damals, da haben wir also. uns ja vorher darüber unterhalten, damals hat kein Mensch gesagt, ich will, dass da keine Tastatur mehr ist. Ne? Nee, Also das war auch nicht so wichtig, ne? Aber man hatte zum Beispiel, jeder wie hat ist der, gedacht, er den braucht nicht. Musikspieler? Ja. Den iPod, genau. iPod, ja. Der iPod hatte ja im Grunde auch keine Tasten, ne? Sondern der hatte Ja. dieses Click-Wheel. Das Ja. war, da gab es auch viele Entwürfe für diesen iPod, wo man gesagt hat, Mensch, müssen wir da Tasten und Dings und ich weiß nicht was. Und dann kam man irgendwann auf dieses Click-Wheel, was ja auch keine Apple-Erfindung in dem Sinne ist, sondern es war irgendwie ein britischer Erfinder, glaube ich, der das quasi erfunden hat. Das haben die dann halt später nur sehr, sehr geschickt zusammengebracht. Und das ist ja, iPod ist ja auch schon so ein Beispiel, ne? Das ist ja nicht nur eine technische Innovation. Man könnte sagen, auch das UX, die Usability, die Oberfläche ist was sehr, sehr, die Bedienung was sehr, sehr Neues, aber vor allem auch das Geschäftsmodell. Das waren die ersten, die es geschafft haben, tatsächlich mehr oder weniger die gesamte Musikindustrie dazu zu bringen, ihren Katalog an Musik, der schon digitalisiert durch die CD vorher war, in dieses Portal reinzubringen, sodass es dann quasi auf einem tragbaren Player eben so klein mitgenommen werden konnte. Das haben die Beziehungsweise tatsächlich, das ist. es war ja der erste Punkt, wo das Gerät und das Geschäftsmodell aus einer Hand kamen. Also anders gesagt, Sony hat zwar auch Kassetten gemacht und den Walkman, aber die Musik, doch gut, die Musik haben sie dann irgendwann auch gemacht, aber es war kein geschlossenes System, sondern ich konnte jede Kassette im Walkman abspielen, ne? Auch eine, die nicht von Sony kam und auch mit einem Künstler, der nicht bei Sony auf der Gehaltsliste stand. Ja. Genau, und das ist natürlich einer der Vorteile, wenn du eine Plattform schaffst, dass du offen bist für viele. Das heißt, du hast im Grunde alle Musik dort und nicht nur die Musik von Sony zum Beispiel. Und dann machst du es noch attraktiv in der Nutzung durch dieses Gerät, durch eine Software, um es leicht zu bedienen, und so weiter, ne? Also jetzt heißt das Briefing für das iPhone war sowas wie, lass uns mal irgendwas machen, was 1000 Songs, ja, das war der iPod schon, in die Hosentasche bringt, was unterwegs aber auch ermöglicht, damit zu telefonieren und womit ich es ins Internet gehen kann. So, damit hat es angefangen. Und ja, keiner wusste, ich habe das erst kürzlich wieder gesehen, wo wir das vorgestellt hat. Ne? Wir stellen einen neuen iPod vor, wir stellen ein neues Telefon vor und ein neues Internet-Device. Ja, so one more thing, ja, es sind three more things, aber es ist nur ein Gerät, ja. Genau, ja. Ist dann der Saal ausgeflippt, weil der hat getobt, ja. Damals in der Tat so, dass viele Smartphones nicht wirklich internettauglich waren, eben jenseits von MMS oder WAP. Ja. Ja, aber weißt du, jetzt muss man auch dazu sagen, du hast ja, wenn du sowas machst, ich meine, das ist jetzt ein Riesenprojekt und es tut mir eigentlich auch ein bisschen leid, dass wir so viel über jetzt Apple oder iPhones und sowas sprechen, aber es ist halt auch ein schönes Beispiel. Ja. Da haben ja vielleicht 1000 Leute in dem Projekt mitgearbeitet und du musst jetzt solche großen Mengen an Menschen und Firmen und Partnern und sowas, denen musst du was mitgeben, was eindeutig und vor allem total begeisternd ist, damit man gemeinsam darauf zuläuft. Okay, versuchen wir das nochmal aus einer anderen Perspektive anzugehen oder aus einem anderen Ansatz. Wenn jetzt, was weiß ich, irgendein junger Mensch übernimmt das Unternehmen seiner Familie, ja, und sagt, ich sehe, ja, dass das nicht so weiter funktionieren kann. Ja, was weiß ich, wir haben hier so ein im Dorf einen Erdöllieferanten, der immer sagt, der ist so 5 Jahre älter als ich, der sagt einfach, oder ein paar Jahre älter als ich, der sagt, mein Sohn macht was anderes, ne? Also sein Vater und sein Großvater hat Kohle verkauft, sein Vater Kohle und Öl und Gas, und er verkauft jetzt noch Öl und er sagt, dann ist halt fertig, ja? Und der fährt einfach gerne Laster, ja? Also dem ist Öl eigentlich egal, ja? Der fährt einfach gerne Truck, ja? Und was er fährt, ist ihm eigentlich egal, aber das mit dem Ölfahren ist für ihn sehr praktisch. Ja? Und dann darf Laster er immer fahren, in Karlsruhe richtig. Fahren, in Karlsruhe tankt er, dann fährt er wieder her, kippt es den Leuten in den Keller, macht einen Joke, fährt wieder weiter. Der hat mir das heute wieder zugewinkt, als ich durchs Dorf gelaufen bin. Ja? Aber wie auch immer, ja. Aber jetzt übernimmt jemand ein Unternehmen von seiner Familie und sagt, da muss ich was ändern, ich brauche jetzt Innovation. Jetzt ruft er dich an. Ja, und sagt, können Sie mir mal in 5 Minuten mal einfach so grob erklären, wie fange ich jetzt eigentlich an? Also jenseits, dass er bei dir jetzt einen einwöchigen Workshop bucht. Oder diesseits, ja, diesseits. Ja, also weißt du, wenn sich jemand bei mir meldet, nehme ich mir natürlich schon erstmal die Zeit, dass man das in aller Ruhe die Fragen durchgehen kann. Weil ich selbst habe es zumindest noch nie erlebt, dass das jemals die gleichen Fragen waren oder die gleichen Voraussetzungen waren. Ja. Weil jedes Unternehmen ist so und so weit. Vor allem, wenn es ein Bestandsunternehmen ist, was dann halt in der Unternehmensnachfolge übergeben wird. Da ist ja schon viel da und es funktioniert ja irgendwie auch. Die Frage ist halt, wie geht es dann weiter und wie kann der Mensch, der das übernimmt, das sind häufig ja junge Menschen, das dann tatsächlich selber auch weitertragen? Was sind da die Möglichkeiten? Ja. Und meine Antwort auf diese Frage ist, da machen wir mal einen Workshop. Nein, natürlich nicht. Aber nein, die Antwort ist, das ist ein Prozess erstmal. Also da gibt es keine Abkürzungen, da gibt es keine Versprechen, da gibt es kein ich weiß nicht was. Also wir reden da von etwas, was normalerweise einfach auch über mehrere Jahre passiert und passieren muss. Das heißt nicht, dass mehrere Jahre ein Berater da mit dabei ist, ja, das auf gar keinen Fall. Das ist auch im Grunde mein Einsatz, ne? Deswegen sage ich ja auch kreativ gemeinsam smart. Das hilft nichts, wenn quasi nur ein Berater irgendwas macht, sondern das muss aus dem Unternehmen herauskommen. Das heißt, da muss diese Motivation zum Beispiel dabei sein. Die haben wir schon, wenn sich jemand darum kümmert und quasi mal rumtelefoniert, rumsucht. Aber auch natürlich Menschen, die mitziehen, die entsprechend dann mit der Zeit ausgebildet werden oder entsprechend neu dazukommen. Die Bereitschaft dazu muss aufgebaut werden. Man muss gucken, was sind denn wirklich Stärken des Unternehmens? Was sind die neuen Anforderungen? Wie kann man das alles zusammenbringen? Und das ist ein Prozess. Da kann man auch nichts übers Knie brechen, weil sehr viel dann vor allem was mit Akzeptanz zu tun hat. Wenn man die Belegschaft nicht mitmacht, ja, dann komme ich da auch nicht weiter. Dann kann ich auch als junger Mensch nicht mit der Brechstange kommen. Ich kann zwar versuchen zu sagen, okay, ich mache eine Tochterfirma, ich gründe was aus, ich investiere in Startups. Und so, ne? Solche Möglichkeiten gibt es ja immer auch. Das kommt immer auf die Möglichkeiten auch an, die man hat. Also jetzt zum Beispiel haben wir ja da so Firmen wie Viessmann, Heizungsfirmen, ne? Wenn du beim Öl bleiben willst, die natürlich schon längst auch andere Heizungstechnologien anbieten, aber wo dann auch sozusagen Viessmann Junior angefangen hat, das Ganze ein bisschen weiter aufzumachen und zu gucken, was gibt es denn noch, was da dazu gehört. Also zum Beispiel Steuerungen und so weiter und so weiter. Ne? Sodass man dann auch, in dem Fall ist ein großes Unternehmen, eben dann auch in etwas mehr Geld, es muss ja nicht immer ganz so viel sein, in ein größeres Gebiet geben kann und dann strategischer vorgehen kann. Das heißt, was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass man sagen kann, manchmal ist sowas auch nicht mit der bestehenden Mannschaft oder Personenschaft zu machen, oder? Also so wie du sagtest, manchmal muss man neue reinholen, manchmal muss man die sich ausbilden und manchmal muss man dann ja als Konsequenz vielleicht auch den einen oder anderen halt gehen lassen, wenn der halt weiter, wenn der so einen Weg nicht mitgehen will oder kann. Ja, also das Letztere hört sich jetzt gerade schon sehr extrem an. Also ich meine, im Normalfall, wenn jetzt ein Unternehmen nicht einfach schon riesige Probleme hat, ja, und einfach im Grunde übermorgen insolvent ist, dann ist ganz klar, dass man keine große Zeit hat, irgendwas zu verändern. Das muss man mal außen vor lassen. Aber im Normalfall ist es so meine Erfahrung zumindest, dass das Unternehmen einfach von den Vorgängergenerationen teilweise ja aufgebaut worden sind. Wir haben ein Geschäftsmodell, das funktioniert in gewisser Weise. Da gibt es natürlich Beziehungen zu Partnern, zu Kunden, zu was weiß ich. Man weiß, wie das Geschäft geht, wie die Preise sind und so. Und sowas wird man sicher einfach auch weiterlaufen lassen. Ja? Wenn man jetzt aber zum Beispiel bei Maschinenbau oder sowas, Metallproduktion bleiben, dann kommt man ja sehr schnell zu dem Punkt, dass man natürlich schon vor 10, 20 Jahren, klar, selbst vor 30 Jahren, 40 Jahren natürlich Elektronik gebraucht hat zur Steuerung, aber immer mehr halt sozusagen dieses Thema notwendig ist, dass man da Industrie 4.0-fähige Anlagen liefert. Das heißt, es ist nicht nur hervorragende Mechanik, sondern ich muss dann auch zum Beispiel hervorragende Software, Schnittstellen, Sensorik und sowas dazunehmen und das Ganze dann verbinden. Und das heißt also, dass man, wenn das noch nicht da ist, dass man diesen Teil halt dazu aufbaut, während man natürlich die Mechanik immer noch hat oder die Elektrik in so einem Fall, aber die Softwarekompetenz halt dazu baut. Ob man das jetzt selber macht oder durch Partner, wo man sich beteiligt oder, ne, ist dann ein ganz anderer Weg eigentlich. Aber da wird jetzt niemand entlassen dadurch, sondern das ist dann so, dass es sich einfach, dass eine Evolution gibt. Aber ja, es gibt auch Menschen, also ich habe es selbst schon erlebt, die sperren sich komplett gegen Veränderungen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Prozess mit einem, also einen Innovationsprozess mit einem Dachte ich Unternehmer-Ehepaar. schon. Die wollten etwas ganz anderes machen, wie sie bisher hatten. Und das haben sie dann sich auch gut ausgedacht. Wir haben also da über mehrere Gespräche und Workshops dann ein passendes Geschäftsmodell aufgebaut, entworfen, sagen wir es mal so, und die wichtigsten Punkte dazu auch entwickelt. Und dann haben die mal gefragt im Unternehmen, wer davon mitmachen möchte. Und es war eigentlich nur, ich sag mal, die Jüngste, die da mit dabei war. Alle anderen hatten kein Interesse. Ja, also das war ein Extrembeispiel für mich, aber es gibt es eben auch anders. Und Dann ja, also bringt man. ich bin der Meinung, du kannst vieles tatsächlich weiterentwickeln, aber du wirst nicht jeden dazu kriegen. Das ist das Gleiche wie mit der Innovationsdiffusionskurve, ne? Es gibt Menschen, die sind bereit, etwas Neues zu machen oder mitzumachen. Das bedeutet ja auch, dass man zum Beispiel den Ort verlässt, wo man sich wohlfühlt. Ja, wenn du jetzt Ingenieur bist und irgendwas studiert hast und dann rechnen kannst, wie das geht und was das Ergebnis ist, dann wirst du dich da immer wohlfühlen. Ja, das ist ja auch, warum in Diskussionen häufig solche Leute, die dann mit Zahlen argumentieren, die Oberhand haben, weil sie das nachweisen können und nachrechnen können. Die können aber nicht mit unsicheren Zuständen umgehen und da dann etwas daraus machen. Beziehungsweise es gibt einfach dann zu viele Variablen und weicher Boden. Und das ist für viele Leute sogar regelrecht bedrohlich. Also das heißt, da braucht es halt auch Menschen, die gerne in diesem, ich sage mal, auch Neuland sind. Ich habe für mich gemerkt, ich bin da gerne. Ja, das ist für mich, ist das ganz normal. Aber für viele ist es eben nicht normal. Das heißt, ich muss diese Leute finden. Und gibt es jetzt so Strategien oder Taktiken, wie man, also vielleicht andererseits die Neulandfreundlichkeit von so einem Team, jetzt hätte ich fast gesagt, messen kann, das traue ich mich jetzt nicht mehr, aber erkennen kann, oder wie man solchen Teams eben diese Angst vor dem Neuen vielleicht sogar Ja. teilweise nehmen kann? Also ich finde, es gibt da viele Möglichkeiten, ja, und es gibt auch nicht den einen richtigen Weg. Für mich ist es so, dass man, wenn wir jetzt mal Unternehmerinnen sind, ne, also so eine junge Unternehmerin, die in das Unternehmen der Eltern einsteigt, so langsam Verantwortung übernimmt, ja, das ist ja normalerweise auch nicht von heute auf morgen, sondern der eine macht quasi immer weniger, während der andere immer mehr macht und irgendwann ist es übergeben. Das sind vielleicht 10 Jahre oder sowas, ne? Also so 5 bis 10 Jahre dauert so ein Prozess ja schon. Und wenn man da sich in diesem Fall einfach schon sehr offen zeigt und auch sucht, wen man dafür einsetzen kann für etwas Neues. Also es geschieht ja durch Gespräche, finde ich heraus, wer so mitmacht. Ich kann auch kleine Wettbewerbe machen, wo ich mal nach Ideen speziell frage. Ne? Ich kann entsprechend, und das ist sehr wichtig, natürlich auch sehr wertschätzend kommunizieren, beziehungsweise sehr vertrauenserweckend kommunizieren und das Ding zu machen. Und ja, jetzt reden wir natürlich schon wieder von Zeit. Es dauert eine Zeit, bis das soweit ist. Und auf der anderen Seite habe ich auch, ne, mache ich ein Coaching-Programm, wo sowas tatsächlich auch mit dabei ist. Das geht über 6 Monate. Da nehmen wir dann, da trainieren wir im Grunde gleich auch agiles Arbeiten. Und da gibt es dann tatsächlich, da findet sich ein Team, das vorher mit dem Unternehmen gemeinsam, das Unternehmen überlegt, was zu tun ist, wo es Probleme gibt, in dem Fall zum Beispiel Digitalisierung, ja, wo haben wir ein Problem? Und dann sucht man die Probleme gemeinsam, die Herausforderungen, die Stärken, die Schwächen und bildet dann ein Team aus Freiwilligen, das an dieser Sache arbeiten möchte. Unabhängig, aber mit, ich sag mal, einer Vision von der Geschäftsführung. Und dann eben, du kennst ja agiles Arbeiten, ne? Eben in Phasen eben vorgeht, wo es dann eben ein Abstimmen auf dem Weg gibt. Und das Gute ist, es wird sogar noch zu 80% gefördert. Ja? Also so als mittelständisches Unternehmen macht man damit eigentlich meines Erachtens nach nichts falsch. Und das ist vor allem auch so was sehr, sehr Wichtiges, bevor man dann in die Umsetzung auch reingeht. Dann kann ich nämlich, dann weiß ich wirklich, was ich will und kann mir den richtigen Dienstleister suchen, der sowas dann tatsächlich implementiert. So, also weißt du, das ist so, ich habe gerade versucht, so eine Bandbreite aufzumachen. Also, in jedem Fall ist aber mehr oder weniger, finde ich, das Wichtigste zu sagen, zu fragen oder anzubieten, hier gibt es was, hol dir es, wenn du es möchtest. Ja, und dann kommen die, die es tatsächlich auch möchten. Und durch das Vorgehen findet man heraus, ob die Menschen das wirklich wollen, ob sie die Energie, die Zeit, aber auch die Fähigkeiten dazu haben. Und vieles von dem kann man steuern, zum Beispiel durch mehr Zeit, oder auch durch Weiterbildung. Ja, einen jungen Menschen kannst du sehr, sehr schön eigentlich weiterentwickeln, wenn der die Begeisterung zeigt, aber noch nicht die große Erfahrung hat, die halt der 70-jährige Ingenieur hat. Das Da sagt dann halt gibt es auch, dann der einen Junge Unterschied. sagt dann halt auch nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Ja, Ne? genau. Sind so die Lieblingssätze, ne? Das haben wir ja noch nie so gemacht. Ja, das Ja. kann nicht funktionieren. Ich habe da so Dann. kleine Kärtle gemacht übrigens. Das sind die 11 Gründe, die Innovation verhindern oder so ähnlich. Also da ist das mit drauf. Ich muss mal. Ah, ich habe es hier gerade. Sekunde. Also, das Kärtle sieht so aus, ne? Mein Gelb. Ja. Das ist ein Oh, bisschen aber du musst unscharf, mal, vielleicht halte glaube ich es ich, mir hier deinen mal vor. Hintergrund. Ja. Jetzt sieht man es, ne? Ja, genau, man sieht's, aber jetzt kann man es nicht lesen. Ja, genau. Ich schicke dir mal den Link dazu. 11 Ja, Regeln, um hervorragend. Innovation zu vermeiden. Ja. Die 11. ist dann, arbeite ziellos ohne Vision. Und irgendwo ist sowas wie, lalalala. Sag immer ja, aber statt ja, und. Aber das, Ja. was du sagtest, ist, Haben wir meide noch nie so Neuland und gemacht. führe nur das Bestehende weiter. Ja. Gib auf, wenn ein Prototyp nicht gleich funktioniert. Ja, Sei ohne Kooperationspartner tätig. Halte starke Teams an der kurzen Leine. Also das ist Ironie, ja. Das, was da draufsteht, das ist klar, nicht das. ja. Ja. Das ist prima, ja. Das also nach dem Motto hinlegen und bevor Sie was sagen, bitte nochmal checken, ob es auf eins dieser. Aber ja, das ist der schwäbische Dreikampf, ne? Also das haben wir noch nie so gemacht, das ist nicht, kommt nicht von uns und das geht nicht oder so ähnlich. Ja, genau. Das kann nicht funktionieren. Ja. Das hat noch nie funktioniert. Ja. Oder haben wir schon ein paar Mal probiert, hat noch nie funktioniert. Genau. Und das ist übrigens ein spannendes Argument, ja? Also man kann schon sagen, und das finde ich, das ist auch legitim, zu sagen, das haben wir schon mal versucht und das hat nicht geklappt. Ja. Allerdings ist natürlich, wie du es auch schon, wie wir es gerade bei dem Ja. iPhone-Beispiel gesehen haben, es gibt vor allem für neue Sachen gibt es eine Zeit, wo etwas dann richtig ist und wo es dann auch Ja. funktioniert, während es vorher Ja. nicht funktioniert hat. Also das iPhone, selbst so wie es heute, also wie es damals rausgekommen ist, hätte nicht funktioniert ohne die leistungsfähigen, kostengünstigen Mobilfunknetze, die quasi überall erreichbar sind. Es hätte Ja, das. 5 Jahre vorher noch nicht funktioniert und vielleicht 5 Jahre später nicht mehr, weil sich dann alle an die Tastengeräte gewöhnt gehabt hätten oder Zum so, ja. Beispiel, ja. Ja, das haben wir beide doch auch schon oft genug erlebt, dass, was weiß ich, Second Life war vielleicht jetzt ein bisschen zu früh dran, ob das Metaverse von Meta kommt oder nicht. Da bin ich immer noch an dem Punkt, dass ich sage, das glaube ich, wenn ich sehe, ja, also, weil das haben wir beide ja, diese Idee mit den Thin Clients und es gibt ja so bestimmte Ideen, gerade in der IT, die sind alle 5 Jahre, kommen die wieder unter einem anderen Namen und man sagt, ah, mal gucken, ob es dieses Jahr funktioniert. Ne? Und Metaverse, also finde ich ein wirklich ein gutes Beispiel, das du gerade gebracht hast. Thin Client, ja, so hat im Grunde die Computerei angefangen. Ich ja. habe gerade Anfang des Jahres eins meiner Podcast-Gespräche mit meinem Schwiegervater geführt. Der hat 1948 ungefähr angefangen in der IT. Und damals waren das Lochkarten, das waren Terminals, das waren, ich weiß nicht was, ne? Wir können jetzt sagen, er hat in der Digitalisierung angefangen, ja. Weil wenn die Leute mal sagen, jetzt ist Digitalisierung, dann sage ich, mein ersten programmierbaren Taschenrechner hatte ich in der 10. Klasse, ja. Ja. Ja, Ja. den habe ich übrigens heute noch. Der ist heute noch der Buchhaltungsrechner von meiner Taschenrechner von meiner Frau. Das ist unglaublich. Ein Casio 501P. Der Na, läuft noch. Solar. Der tut noch. Ja. Ja. Ja, Also. und das ist halt auch der Punkt, wo ich dann manchmal denke mit dem Thema Digitalisierung, ne? Das heißt dann, oh, das ist jetzt gerade, bla bla bla. Und das stimmt halt einfach nicht. Aber jeder hat natürlich so seinen Blick drauf, das muss man auch schon mal sagen. Ja, ein 80-Jähriger hat einen anderen Blick drauf wie jetzt ein 20-Jähriger. Und es ist ja so, dass es sich halt einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Und dann meint man eigentlich diesen aktuellen Zustand damit und nicht das insgesamt. Ja, Ja. mein Lieblingsbeispiel ist ein Bekannter von mir, der war an der Hochschule, da ist er da jetzt wieder weggegangen. Das war doch zu frustrierend. Und als ITler und also als Dozent. Und der hat mir was geschickt, wo seine Hochschule ihm geschrieben hat: Wir digitalisieren jetzt unsere Excel-Sheets. Und was damit gemeint war, war wahrscheinlich, man kann diese Tabellen jetzt online ausfüllen. Ja, das war natürlich gemein. Also wir schicken jetzt nicht mehr per Mail und du musst das Excel-Sheet ausfüllen und mailst es wieder zurück, sondern ja, aber das war das mit wir digitalisieren, haben die das gemeint. Also ich sage auch immer das D-Wort. Ja, jeder versteht da was was Ja. anderes drunter. Aber weißt du, gerade wenn man Digitalisierung, ich meine, das ist wirklich ein schwieriges Beispiel, finde ich grundsätzlich, aber es beschäftigt uns noch zumal sehr stark. Das ist wie so ein riesen Megatrend eben, finde ich, wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, Circular Economy und so. Das sind Themen, die eigentlich, finde ich, fast spannender sind, ja, die noch mehr auslösen und dann Digitalisierung als Vehikel nutzen, weil Digitalisierung nur der Digitalisierung willen ist ja Banane, ja, macht ja keinen Sinn. So. Und das ist aber der Fehler, den viele machen. Oder man fängt nicht mit Digitalisierung an, sondern man steckt sowieso immer schon mittendrin. Und dann ist der nächste Schritt nicht der, dass man sagt, ich brauche jetzt jemanden, der mir zum Beispiel ein XY-System da jetzt baut oder macht, sondern ich gucke erst mal, was ich denn machen muss, machen sollte, was quasi von außen kommt durch Trends und so weiter, was ich machen kann, was ich mit wem machen kann, was meine Anforderungen wirklich sind. Ja, also das heißt, ich zäume das Pferd dann nicht von hinten, sondern von vorne auf und habe dann tatsächlich ein Konzept, eine Strategie, die ich verfolge, die aber nicht von jemand kommt, der in Software sofort denkt, weil dann ist auch nur Software die Antwort, ja, sondern der eben von der Nutzung her kommt, von dem Effekt, von dem Vorteil, von dem und so weiter und so weiter. Mir Und ist der jetzt auch das gerade größere eingefallen, Bild wo du dann das sehen so kann. erzählst. Im Prinzip ist Digitalisierung der Werkzeuggebrauch, ne? Also das ist das Werkzeug, mit dem ich diese anderen Dinge manage, wie Klimawandel, wie Circular Economy und so weiter. Und im Prinzip könnte man sagen, wenn der Kunde kommt und sagt, ich will hammern, ja, dann musst du ja erstmal fragen, hast du überhaupt einen Nagel und wo soll der hin und was willst du an dem Nagel aufhängen, weil das bedingt, was für einen Hammer du brauchst. Ja, Ja, also es genau. kommt ja und das passiert, weiß nicht, ob dir das auch passiert, aber mir ist das schon passiert, dass ein Kunde kam und gesagt hat, ich will jetzt Facebook. Und dann sage ich, warum? Ja, weil die anderen das auch haben. Dann habe ich gesagt, warum? Was soll denn da hinten rauskommen? Ja, weiß ich, die Leute sollen mich liken können. Dann sage ich, ja, dann Ja. musst du Content posten, damit die dich liken. Nee, Content posten will ich nicht. Dann sage ich, dann lass es. Ja, und es war ein Typ aus Berlin, der hatte da einen Gemüseladen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, gehst du vor die Tür, fängst dir irgendeinen Studi weg, der macht dir das. Ja, aber dann ist es wenigstens billig, es bringt zwar auch nichts, aber wenn ich es mache, dann ist es teurer und es bringt nichts. Also, ja, also weil wenn du nichts damit machen willst, Ja, dann, genau. ja, also wenn du jetzt schon weißt, dass du da nichts posten willst, ja gut, dann brauchst du auch keine Page. Ja, Ja. aber wie auch immer, ne, also wenn du keinen Nagel hast und keinen Nagel brauchst und nichts aufhängen willst, brauchst du auch keinen Hammer. Ja, Ja. umgekehrt, aber wenn du halt irgendein bestimmtes Problem hast, brauchst du halt vielleicht genau dazu, du hast halt jetzt einen Baum und der muss gefällt werden, da brauchst du halt eine Säge. Ne? Also du brauchst ein anderes Werkzeug. Es kann auch ein digitales in dem Fall sein, ja. Ja. Ich finde es Tatsächlich habe ich auch auch mal in so wirklich. einer Diskussion irgendwie ein ganz lustiges Bild wohl verwendet und alle fanden es gut und ich habe es jetzt wieder vergessen. Ich hätte es mir gleich notieren sollen. Es war so ein ähnliches Beispiel, aber irgendwie war es, weiß Aber nicht weißt du, mehr. ich finde, du sagst, du hast ein gutes Beispiel. Du machst ja sehr viel in dem Social Media Bereich, ne? Ja. Und das ist für dich natürlich ganz klar, wie das funktioniert und dass man damit auch kommuniziert und dass man Ja. tatsächlich eine Verbindung zwischen Menschen aufbaut. Ja. Ja, das muss man erstmal im Kopf hinkriegen, sozusagen, Ja. wenn man da neu dazu ist. Man kann eigentlich nicht mehr sagen, dass Social Media was Neues ist. Also es sollten eigentlich schon Nee. viele kennen und damit umgehen können. Und wenn man das eben nicht kann, lässt man es bleiben. Aber andersrum, wie gigantisch sind denn die Möglichkeiten, wenn man es richtig nutzt? Ja. Ich sage immer, jeder, also ich hatte halt so ein Slide, wo dann draufsteht, jeder Blogger hat die potenzielle Reichweite von CNN. Ja? Also jeder, der Content online stellt, ja, hat die potenzielle Reichweite vom größten der Mediennetzwerke, die man, ja. Also wenn du denkst, es gibt Leute, die haben Hunderttausende, Millionen Follower und wenn du irgendeine Regionalzeitung anguckst, dann haben die irgendwie 40.000 Abonnenten. Dann musst du sagen, wieso gucken die jetzt auf Influencer runter? Ja, also natürlich hat das alles problematische Punkte, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber das sind Reichweiten, die du da erreichen kannst. Ich experimentiere jetzt seit 4 Wochen mit dem LinkedIn-Newsletter. Das hat mich komplett weggeblasen. Ich habe den einmal rausgeschickt und hatte 400 Abonnenten. Inzwischen sind es über 700. Ja, von also inzwischen habe ich praktisch 10% meiner LinkedIn-Kontakte sind inzwischen auch Abonnenten von diesem Newsletter. Und wenn ich den rausschicke, dann kriegen die den in ihre E-Mail-Inbox. Ja, ob sie lesen, ist nochmal was anderes. Aber dann würde ich hoffen, sie bestellen ihn ab, damit ich ein Feedback habe. Ne? Aber das sind Reichweiten, wo du sagst, hallo, da muss ich anderswo richtig, richtig viel Geld dafür bezahlen. Und jetzt Ne? nehmen wir das vielleicht nochmal als Beispiel. Ja, also dass LinkedIn als Geschäft einen Newsletter anbietet, ist ja wirklich nicht wahnsinnig innovativ. Ja, also wir reden nämlich sehr häufig von Disruption, ja, und es muss alles disruptiv und sowas Ja, sein. ja, Und ja. es gibt auch Momente, wo das so ist, gar keine Frage. Ja. Aber ich würde mal sagen, das meiste im Innovationsbereich findet eben nicht in dem disruptiven Bereich, sondern in dem Weiterentwickeln sozusagen Bereich statt. Und dann sind es manchmal die ganz geschickten Kommunikationen von oder Kombinationen von zwei Sachen, in dem Fall, ich sage mal, Social Media Ja. und einem Newsletter, was es beides schon seit 20, 50 Jahren gibt. Newsletter ist halt auf Papier schon ewig alt, ja. Ja. Und es kommt was Neues raus, was echten Mehrwert für die Nutzerschaft. Das ist Innovation genauso. Es war ja Und auch das ist vor allem auch, als finde ich, Google fast Plus schon damals. spannender, weil man nämlich gesagt hat, ich kombiniere etwas, was scheinbar nicht so ganz zusammenpasst. Und natürlich war das jetzt nicht das Riesending für LinkedIn, ja? Die müssen da jetzt nicht extra eine Halle dafür bauen, sondern die haben irgendwas gecodet. Das ist wahrscheinlich ziemlich krude und mal ausprobiert. Es ist eigentlich nur ein Post, der dann halt per Mail verschickt wird. Ne? Das ist also so ein Longform, so ein Blogpost. Ja? Die hatten ja die kurzen Posts, dann hatten sie irgendwann diese blogartigen Posts und das ist jetzt eigentlich nur, technisch ist es nur ein Blogpost, der auch per Mail verschickt wird und wo die Leute einen entsprechenden Alert kriegen. Und da sind vielleicht noch ein paar so Multiplikationsgeschichten dran gebaut. Ja. Das war ja auch, als Google Plus anfing zu schlingern, ja? Was haben sie gemacht? Sie haben Gruppen dazu genommen, ja, also Foren, so nach dem Motto, ja super, ja, Ja. Forum geht immer, oder? ja Forum, also wenn du irgendwas in Social Media hast und ja, aber bei LinkedIn war es ja so und die haben jetzt schon die zweite Sache nachgebaut, jetzt weiß ich gar nicht mehr wie, es gab plötzlich so einen Newsletter-Service, der ist so aus dem Boden gepoppt und alle haben Newsletter gemacht und prompt hat LinkedIn dieses Newsletter-Ding gebaut und dann haben alle Clubhouse gemacht, so ungefähr vor einem Jahr, ja. Und jetzt hat LinkedIn auch seinen Clubhouse-Klon, so wie Twitter Ja, auch, ja. ja. Und Ich wenn ich hatte ja jetzt die Idee denke, für meinen Podcast, ne, mit der Live-Aufnahme schon vor Clubhouse. Also das Prinzip ist ja, dass ich den Podcast mache, der kommt auch auf bei Apple und sowas natürlich raus, wie man das so kennt. Aber ich mache vorher eine Live-Aufnahme, zu der man dabei sein kann und Fragen stellen kann, sich einbringen kann. Und ja, ich weiß, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich hatte tatsächlich die Idee zum Podcast eben schon, bevor es Clubhouse zumindest Ich wesentlich in der habe das Welt gehabt. genauso, wie du das gerade beschreibst, habe ich das bei Google Plus mit den Hangouts gemacht. Ja, Und dann habe macht ich auch das Sinn, ja, auch per weil. Video aufgenommen und damals war es noch ziemlich anstrengend, da ein Audio draus zu machen, aber jetzt mit Zoom, wenn ich Ist alles nachher so einfach, ne? diesen Zoom-Call beende, dann fängt er an, das Video zu kodieren, dann mache ich irgendwie Pause, dann komme ich irgendwann wieder und dann hat er das fertig kodiert und dann schmeiße ich das zu YouTube und Zoom erzeugt mir auch noch, das ist zwar keine MP3-Datei, sondern eine MP-Irgendwas-Datei, aber lustigerweise, wenn man die einfach in einen Podcast-Feed schmeißt, dann funktioniert die, ja. Ja. Und da brauche ich die nicht mal mehr zu konvertieren, die wird nicht geschnitten, die wird nicht gar nichts, und so weiter und so Wobei in fort. Zoom kannst du noch ein bisschen natürlich vorne und hinten was zuschneiden. Das ist dann auch ganz schön, ja, das funktioniert. Ja, könnte Und man. ja. Ja, aber Aber weißt du, ich. da, auch da, wir haben dann plötzlich eine Möglichkeit, ein Ja. Werkzeug, das wir dann sehr einfach nutzen können, weil du kennst es ja auch, du bist sehr schnell im Grunde überlastet mit zu viel Zeug. Und Ja. dann nutzt du natürlich ein Tool, das dir die Arbeit so leicht als möglich macht. Genau. Ja, Ja. Werkzeugprinzip. Und darum schneide ich gar nicht. Ja, also notfalls ist dann halt am Schluss noch 5 Sekunden peinliche Stille oder so, das kann dann mal passieren. Stört mich auch immer, wenn ich Podcasts höre, die dann, manchmal haben die eine Minute Stille hinten dran, da denke ich dann immer, ist mein Handy kaputt oder was ist, ja. So, jetzt muss ich euch natürlich verraten, ja, dass Klaus am Anfang gemeint hat, wir müssen ja nicht unbedingt eine Stunde machen. Ja. Und dann habe ich gedacht, so wie ich uns beide kenne, fällt uns das nicht schwer. Und die Podcast-Hörer sehen jetzt Klaus' Gesicht nicht, das ist richtig schade. Aber Klaus, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr schön, mal auch mit einem anderen Palm Treo-Fan zu reden. Ja? Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei Treos hier rumliegen, falls du sie brauchst. Und für die anderen Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Tschüss.